19. Kapitel: Die ungarische Großloge und der Umsturz. Es ist überaus lehrreich, die Haltung zu betrachten, welche die ungarischen Freimaurer zu den weltgeschichtlichen Ereignissen des letzten Jahres eingenommen haben. Noch im Frühjahr 1918, als die deutschen Waffen im Westen siegreich waren, hielt der ehrwürdige Großmeister Dr. Arpad Bokai anlässlich einer Freimaurerzusammenkunft in Wien am 28. April 1918 eine hochpatriotische Ansprache. Die Feinde Ungarns, sagte er, sind auch die Feinde Österreichs. Jene, welche sich verbündet haben, um Österreich zu zerstückeln, wollen auch Ungarn verstümmeln. Die Wehrkraft der Monarchie war es, die im Orkan des Weltkrieges allen Völkern Österreich-Ungarns wirksamsten Schutz geboten hat, und so weiter und so weiter. Dann aber kam der Herbst und mit ihm das langsame Zurückweichen der deutschen Heeresmassen. In Ungarn bestürmte der sehr bekannte Bruder Graf Michael Károly den König, er solle ihn zu seinem Ministerpräsidenten ernennen. Károly ließ sogar Straßenkundgebungen veranstalten, um seiner Forderung einen gewissen Nachdruck zu verleihen. Der schlecht beratene König Karl gab schließlich nach, weil er keinen anderen Ausweg aus den Wirrnissen zu finden wusste. Wieder hielt der ungarische Großmeister, es war am 2. November 1918, eine Rede, die aber diesmal in folgenden Worten gipfelte: Wir Freimaurer wollen den Frieden mit den Nachbarvölkern. Wir wollen ein brüderliches Bündnis mit allen Völkern und Ländern, um das Wort Krieg aus unserem Wörterbuch zu streichen. Wir wollen die militärische Abrüstung. Die neue Regierung Bruder Károlys war eben gebildet worden. Nicht weniger als 6 Brüder Freimaurer gehörten ihr an, und die übrigen waren offenbar Maurer ohne Schurz, von denen keinerlei Widerstand zu befürchten war. Auf Befehl der neuen freimaurerischen Regierung Ungarns wurden die ungarischen Truppen zurückgezogen und die sofortige militärische Abrüstung angeordnet. Tschechische und südslawische Regimenter, die auf diesen Augenblick nur gelauert hatten, folgten sofort dem Beispiele der Ungarn, und so kam es innerhalb weniger Tage zum vollständigen Zusammenbruch unserer Südwestfront, die 3,5 Jahre hindurch dem italischen Ansturm heldenhaft standgehalten hatte. Der unerhörte Verrat der ungarischen Freimaurer war es also, der unser Schicksal besiegelt hat. Ob teuflische Bosheit oder bodenlose Dummheit die Triebfeder dieses Handelns war, ist schwer zu entscheiden. Wenn sich die ungarischen Freimaurer vielleicht der Hoffnung hingegeben hatten, die Feinde, vor allem die Italiener, würden Gleiches mit Gleichem vergelten und ihre Truppen ebenfalls abberufen, so sollten sie eine fürchterliche Enttäuschung erleben. In die von den Ungarn aufgegebenen Stellungen rückten nämlich sofort die Italiener ein, und ungezählte Tausende von braven deutsch-österreichischen Soldaten büßten den Verrat der ungarischen Freimaurerregierung mit Tod und Gefangenschaft. Das alles kümmerte den Großmeister wenig oder gar nicht. Kein Wort der Besorgnis, dass es vielleicht für Ungarn ganz anders kommen könnte, als er und seine Brüder zu erwarten schienen, kam über seine Lippen. Im Gegenteil, der Großmeister ist von stolzer Selbstzufriedenheit erfüllt, denn das freimaurerische Programm ist auch das Programm der neuen ungarischen Volksregierung. Die allgemeine Stimmung des Freimaurerischen Bundesrates ist demnach auch sehr zuversichtlich. Der deputierte Großmeister, Bruder Josef Balassa, geht aus sich heraus, die Loge ist ja gedeckt, und erinnert daran, dass es die ungarische Freimaurerei seit Kriegsbeginn als ihre Hauptaufgabe betrachtet habe. Nun, was denn? Ihre Hauptaufgabe als gute Ungarn wird wohl die gewesen sein, alles daran zu setzen, um den Mittelmächten zum Siege zu verhelfen? Keine Spur. Seit Kriegsbeginn haben es die ungarischen Freimaurer als ihre Hauptaufgabe betrachtet, den Hass zu mindern. Stets haben sie versucht, Fühlung mit der Weltkette zu gewinnen, um womöglich in unmittelbarem Verkehr mit den Freimaurern der feindlichen Länder daran zu arbeiten, dass der Freimaurer-Weltbund wieder erstehe. Anmerkung Professor Wichtel zum vorangegangenen Satz: Das Wort wieder wurde in Klammern gesetzt, weil es den wahren Sinn nur verschleiert. Der Freimaurerweltbund hat nach ihren eigenen wiederholten Zeugnissen nie bestanden. Daher kann er nicht wieder erstehen. Der Begriff Freimaurerweltbund deckt sich annähernd mit Weltmaurerei, Völkerbund und Weltrepublik. Vergleiche Wiener Freimaurerzeitung, Juni 1919, Seite 22. Dieses Zeugnis des hochehrwürdigen deputierten Großmeisters verdient, an allen Straßenecken plakatiert zu werden, um die ewig Blinden sehend zu machen. Den Hass zu mindern wäre an sich ganz lobenswert gewesen, nur hätte die Arbeit der Logenbrüder bei unseren Feinden einsetzen müssen, die gegen Deutschland und Österreich einen wahnsinnigen Hass hegten und nicht eher ruhen wollten, bis die Vernichtung der Mittelmächte erreicht wäre. Nun wissen wir wenigstens aus dem Munde eines Berufenen, dass die ungarischen Freimaurer als ihre Hauptaufgabe die Flaumacherei betrachteten. Nun wird auch mittelbar zugegeben, was bisher stets bestritten und als niedrige Verdächtigung zurückgewiesen wurde. Dass die ungarischen Freimaurer an den Freimaurerkongressen unserer Feinde auch während des Krieges teilgenommen haben, so zum Beispiel 1917 in Rom, um in ihrem Sinne zu arbeiten und für den Freimaurerweltbund tätig zu sein, das heißt mit anderen Worten gesprochen, um schließlich die Weltrepublik zu errichten. Auch die ungarischen Freimaurer lassen nun die Maske fallen. Dass ihre eigenen Verhandlungen mit den romanischen Brüdern den Krieg ebenso wenig abgekürzt haben, wie die mit ihren geldlichen Zuschüssen geförderte Stockholmer Konferenz, wird heute wohl von keinem einzigen Freimaurer bestritten werden können. Wir wissen doch aus dem Munde Bruder A.H. Frieds, dass seine den westlichen Freimaurern entgegengestreckte Bruderhand von diesen kalt lächelnd zurückgewiesen worden ist und den von der Wiener Großloge abgesandten Brüdern Dr. Felix Holländer und Dr. Emil Frankel erging es nicht besser. Diese einzig dastehende Bereitwilligkeit, immer aufs Neue mit einem Gegner zu verhandeln, von dem man bestimmt weiß oder wissen muss, dass er von dem Willen beseelt ist, uns zu vernichten, muss eben anders gedeutet werden. Was hindert uns denn anzunehmen, dass die ungarischen Brüder im Kampfe gegen die Autokratie und Demokratie, wie die Freimaurer selbst den Weltkrieg schön umschreiben, überhaupt von allem Anfang auf der Seite der Demokratie, das heißt also auf Seiten unserer Feinde gestanden haben? Waren sie denn jemals wirkliche und überzeugte Anhänger der monarchischen Staatsform, wie sie immer der Öffentlichkeit gegenüber betonten? Nach dem, was wir aus ihren eigenen Zeitungen wissen, waren sie nie etwas anderes als revolutionäre Republikaner. Man denke nur an ihre Hinneigung zu den serbischen Freimaurern, an ihren körperschaftlichen Ausflug nach Belgrad 1914, an den großartigen Empfang, den sie dem portugiesischen Revolutionär Dr. Magalhães Lima zuteil werden ließen. Man denke schließlich an die geheimnisvolle Vorsprache des Dr. Kazimirovic bei der ungarischen Großloge in Ofenpest, unmittelbar vor dem Thronfolgermord. Wie aber lassen sich dann die salbungsvollen Worte des Großmeisters von Boczai vom 28. April 1918 erklären? Naive Frage. Als ob bei Freimaurern Worte und Handlungen übereinstimmen müssten. Worte von Freimaurern sind vieldeutig wie ihre Symbole, vieldeutig wie der Buchstabe G im flammenden Stern. Jene Rede war nichts als eine schöne Geste, berechnet für Freimaurergegner und Freimaurerlehrlinge. Dass diese Auffassung die einzig richtige ist, bestätigen uns nun überdies die ungarischen Freimaurer selbst. In einem Rundschreiben an die freimaurerischen Großbehörden aller Staaten bezeichnet die symbolische Großloge von Ungarn die neue ungarische Demokratische Republik ausdrücklich als ihr eigenstes Werk, als ihre Arbeit.